Расскажите, кто такой Крампус? Krampus. Gefürchtet bei den unartigen Kindern ist ein zotteliges und nicht schön anzuschauendes Wesen verschiedener Bezeichnungen wie Krampus, Österreich, oder Knecht Ruprecht bzw. Klaubauf, Deutschland. Im 19. Jahrhundert war es vielerorts Brauch, dass der Krampus gemeinsam mit dem heiligen Nikolaus am 6.12. durch die schneebedeckten Landschaften zog und als Schreckgestalt den unartigen Kindern Prügel androhte. Im 20. Jahrhundert wurde der Brauch jedenfalls vielerorts dahingehend verändert, dass der Krampus zu einem selbstständigen Gabenbringer wurde, Krampusschokolade, der die Kinder am 5.12. Nikolausabend besucht. Vermutlich wurden die schlimmen Kinder im Lauf der Zeit braver. Der Tradition folgend findet man aufwendige Krampusumzüge sehr oft noch in ländlichen Gebieten, beispielsweise Tirol oder Vorarlberg Österreich und Bayern in Deutschland. Wahre Kunstwerke sind die geschnitzten Krampusmasten mit echten Hörnern, Ruten und furchterregend klirrenden Ketten. Vielerorts laufen diese Krampusse, vielerorts auch Pechten genannt, durch die Straßen der Gemeinden und Städte und versuchen nicht nur bei Kindern ordentlich Furcht einzuflößen.